Mit dem Bau der Reichsautobahnen ist an 51 Stellen im Reich begonnen. Obwohl die Arbeit noch in den Anfängen steckt, sind heute schon 52.000 Mann auf den Baustellen und weitere 100.000 Mann in den Lieferwerken, bei der Baustoffindustrie, bei den Brückenbauanstalten oder sonst durch das erst beginnende Werk beschäftigt. Wohin wir blicken, überall wird gebaut, überall werden Werte verbessert und Werte neu geschaffen, überall herrscht seit einem Jahr reges Leben und wird auch in Zukunft reges Leben.